blog.dubois.de spezial. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe vom Blogcast. Ja, ihr wundert euch sicher, warum wir jetzt hier und heute in euren Ohren sind, aber wir haben was ganz Spezielles heute vor. Wir spielen nämlich mal. Und dazu begrüßen wir drei Gäste. Einen kennt er ja, das ist René. Sag mal hallo, René. Hallo. Ja, aber eigentlich macht man ja die Dame zuerst, deshalb kommt jetzt die Dame. Sie war schon mal da als Gastmoderatorin. Und ich freue mich auf, dass er heute wieder hier ist. Hallo Maite. Hallöchen. Nicht so schüchtern. Ne, doch. Und du Maite hast kann gleich losplappern. Maite hat noch Verstärkung mitgebracht. Ihr kennt ihn alle, neulich hat er Geburtstag gehabt. Oder ist doch schon ein bisschen her. Zumindest haben wir ihm gratuliert, das haben wir nicht vergessen. Und er hatte mal Geburtstag. Ja, das ist sehr schön. Also ich nehme auch nachträglich Glückwünsche. Ja, auch zu Weihnachten. Die Kontaktmöglichkeiten kommen nachher. Ja, yeah, Geschenke natürlich auch nachträglich. Ja, also ja. Auch. Die schickt er an uns und wir verteilen die dann. Ja, herzlich willkommen, Leo, ne? Ja, hallo. Der große Leo ist das. Ja, und ich werd mal kurz erklären, was wir heute machen. Also, wie Stefan schon sagte, ein geselliger Abend heute, ein Gesellschaftsspiel. Genau. Wir hatten schon im Blog drüber berichtet, oder vielmehr hatte ich im Blog drüber berichtet, und zwar Blog-ID 1028. Es geht um die Black Stories. Ja, und weil die mir so einen Spaß machen, habe ich Stefan überreden können, dass wir da mal eine Runde von im Blogcast spielen. Ja, und Stefan konnte Maite überreden und Maite konnte Leo überreden und Leo hatte keine Zeit mehr, jemanden zu überreden, weil er ganz spontan mit ins Auto gestiegen ist, wie ich gerade erfahren habe. Ja, und Maite weiß es seit gestern Abend übrigens. Ach so, ja. Und sie hat alle Termine sofort gecancelt und sich einen Tag freigenommen und jetzt ist sie hier. Ja, und bei dieser Spielrunde unterstützt uns der Moses Verlag, das sind die Macher der Black Stories und die haben uns die aktuelle Mystery Edition, die ihr jetzt auch schon in den, ich glaube, die müsste jetzt schon, wenn wir rauskommen, zu kaufen geben. Ja, der kleine Unterschied bei diesen, achso, vielleicht sollen wir erstmal sagen, wie das funktioniert, das Spiel, wer es nicht kennt. Das ist im Prinzip, ich werde nachher einen kurzen Satz vorlesen von einer dieser Karten, auf denen sich die Black Stories befinden. Ja, und Maite, Leo und Stefan werden herausfinden, was hinter diesem Satz steckt. Lässt sich jetzt schwer erklären, deswegen spielen wir es dann einfach mal. Eine kleine Änderung bei der Mystery Edition ist, dass es sich da nicht nur um normale, menschliche, kuriose Todesfälle handelt, sondern dass dort auch irgendwelche Fabelwesen mitspielen können, halt Mystery. Ja. Was, ich soll nicht Tode... Ah, es sind ja richtig, Julia im Hintergrund, die leider nicht mitspielen kann, aus... Wer es rausfindet, im Blog steht's, warum sie nicht mitspielen kann. Es hat familiäre Gründe. Ja, sie ist mit der Fütterung beschäftigt. Nee, sie hat gerade gesagt, das sind nicht nur Todesfälle. Stimmt, es sind nicht immer Todesfälle, das ist richtig. Das ist auch bei dem, den ich heute rausgesucht habe. Manche kein Todesfall. Ja. Bei den Black Stories könnte es sich möglicherweise auch um Geburten handeln, ja. Ja, oder Wiederauferstehung, alles ist möglich. Also wie gesagt, es ist Mystery Edition. Ich hoffe, ihr seid in der entsprechenden Stimmung. Ja, wir haben nochmal einen Serienabend gemacht, die ganzen Mystery-Serien geguckt. Ja, das ist sehr hilfreich. Ja, wie sieht's aus? Seid ihr bereit? Will noch irgendjemand was sagen? Nein. Lass uns endlich anfangen. Ja, alles wir sind klar. Immer bereit. Ne? Jo. Kennen wir. Ne? Also, der Titel der heutigen Story aus der Black Story Mystery Edition ist Selbstlos. Und der Satz, der auf dieser Karte steht, ist: Obwohl er das Ziel nur mit großer Mühe erreicht hatte, verzichtet er auf die Belohnung. Und ihr müsst rausfinden, warum. Selbstlos. Sprachlos. Also, obwohl er das Ziel nur mit großer Mühe erreicht hatte, verzichtet er auf die Belohnung. Kann er sein, dass er von vornherein nicht in der Belohnung interessiert war? Ja. Er war also nicht interessiert. Er war an der Belohnung nicht interessiert, genau. Ja, er wusste vielleicht auch gar nichts von der Belohnung. Das geht ja daraus nicht hervor, das kann auch sein, ja. Da muss er ja irgendwas gemacht haben. Genau, was hat er denn gemacht? Na, ich frag mal erst, ob die Belohnung für ihn irgendwelche negativen Folgen hätte. Würde ich nicht sagen, dass sie negative Folgen hätte. Hm. Meint ihr jetzt du? Ich hab doch schon gesagt, sprachlos. Aber er hat schon erfahren, dass es eine Belohnung gibt, nachdem er das Ziel erreicht hat. Genau, da hat er erfahren, dass es eine Belohnung gibt und die hat er dann halt abgewiesen. Vorher wusste er das gar nicht. Das geht ja nicht draus hervor, also... Kann das sein, dass wenn er die Belohnung genommen hätte, dass er denn die Früchte seines Ziels hätte nicht genießen können? Nee, das hat nichts miteinander zu tun. Also es hätte sein Leben nicht groß verändert. Das aber schon. Das hätte sein Leben schon verändert, aber es hätte jetzt irgendwie... nicht mit Früchten. Hätten wir die Belohnung angenommen? Wer jetzt wir? Na, wir alle so. Wir, Stefan, Leo und ich. Und du also vielleicht. Also ihr zusammen, also das ist jetzt, also frag mal nach einzelnen Personen, dann könnte ich dir da weiterhelfen. Hätte ich aber die Belohnung angenommen? Bestimmt nicht. Also es ist eine Männersache. Ja. Mehr? Aha. Ja. Was? Es ist eine Männersache. Ein Jahr. Das ist eine Männersache. Richtig. Ach so, ein Harem oder? Nee. Es geht um Fußballspiel, er ist gerannt und hat doch kein Tor geschossen. Nein, es geht nicht um Fußball. denk daran, dass wir in der Mystery Edition sind. Ja, vielleicht, vielleicht findet er heraus, was er getan hat, um die Belohnung zu kriegen. Er wüsste jetzt schon mal, dass er die Belohnung auf jeden Fall nicht angenommen hätte, obwohl es eine Männersache ist. Nur mal, um euch nochmal auf die Sprünge zu helfen. Mystery und Männersache. Mhm. Buffy. Mit Buffy. Ja, vielleicht sollten wir erstmal rausfinden, um welche Person es sich gerade handelt. Also wer ist dieser Held der Geschichte? Also ich gehe davon aus, dass es ein männliches Wesen ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein männliches Wesen. Und es ist ein männliches Wesen, ein Kriegswesen? Nee, nicht wirklich. Ein Vampir? Nein. Hulk Hogan? Nein, auch kein Hulk Hogan. Okay. Ja, in welche Richtung geht man denn? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Spielt da irgendwie so eine Sache wie Liebe und Zuneigung zu einer Frau eine Rolle? Hebt dieses mal für später auf, aber es könnte eventuell auch drin. Für zu Hause, die Zuneigung. Eigentlich müsste ich sagen, nein. Ja. Ist es ein bekannter Mann oder ist es irgendein Mann? Also ein bekannter Mann? Das ist irgendein Mann. Okay. Ja, vielleicht irgendwie so überlegen, was es für ein Ziel sein könnte, das er mit größter Mühe erreicht hat. Ja, er hat irgendwas, genau. Obwohl er er hat irgendwas getan und dafür hat er eine Belohnung kriegen sollen. Ja, und... Hat er nicht freiwillig getan, oder hat er es freiwillig getan? Das ist schon mal eine gute Frage. Ja, er hat es freiwillig getan. Hat es was mit körperlicher Bewegung zu tun? Was er da getan hat? Ja, also um sein Ziel zu erreichen, also ist er hingerannt? Ja, das hat schon was mit körperlicher Bewegung zu tun. Und er hat mit Mühe das erreicht, das heißt, es hat ihm schon gewisse Kraft und Überwindung gekostet und er hat es mit Absicht getan. Ja. Und er hat es getan, weil er selber wollte oder weil jemand anderem einen Gefallen damit tun wollte? Eigentlich, also ich denke mal, er wollte jemandem einen Gefallen damit tun, also es geht hier in der Geschichte nicht daraus hervor und spielt auch gar nicht so eine Rolle. Man könnte fast meinen, dass es seine Pflicht ist. Hat die Person jemanden gerettet? Ja. Aha. Das ist ein Vampirjäger. Nein. Ghostbuster. Nein, auch kein Ghostbuster. Aber mach mal. Hat er in seiner Tätigkeit als Beruf sozusagen, also beruflich irgendwie diese Tat vollbracht? Nee, es ist nicht wirklich sein Beruf, das zu tun. Er ist einfach hobbymäßig Held. Wenn du so willst, ja. Ja, das ist halt irgendwie so Nebenberuflichkeit, so ankreuzen, Held, Nicht-Held, Anti-Held. Okay. Also, ist es jemand Bekanntes, den wir jetzt auch kennen? Nein. Es ist ja keine bestimmte Person. Es ist eine Fantasie. Es ist eine Fantasieperson, das auf jeden Fall. Ja, aber welchen Vorteil hat denn derjenige davon, dass es dieses Ziel erreicht hat? Also was? Er kann nur Ja oder Nein sagen. Ich rede vielleicht auch mit euch. Er kann ja ruhig offen. Weil das ist doch irgendwie unklar. Der bringt diese ganze Mühe auf, um sein Ziel zu erreichen. Erreicht denn dieses Ziel? hat eine Belohnung, die Belohnung schlägt er aus. Die Belohnung ist, hat für ihn keine negativen Folgen, aber er will sie trotzdem nicht. Vielleicht hat er sich eine andere Belohnung erhofft. Also es ist jetzt nicht so, dass man für die Sache, die er getan hat, jetzt standardmäßig immer so eine Belohnung bekommt. Vielleicht hat er sich was anderes erhofft. Ja, aber es gibt ja keinen Grund. Es war besser, irgendwas zu nehmen als gar nichts. Von wem wurde er denn belohnt? Der vielleicht wollte, jetzt kann ich euch ja nicht zu weit helfen, vielleicht wollte er die Belohnung gar nicht haben. Vielleicht gibt es ja einen bestimmten Grund, dass er die nicht haben wollte. Moment. Und das ist halt die Frage. Warum wollte er die Belohnung denn nicht haben? Im Moment, was hat er für ein Ziel erreicht? Also, war die Erreichung des Ziels nur ein Mittel zum Zweck? Nein. Also er hat ja quasi jemanden gerettet. Genau, er hat jemanden gerettet. Und, kannten die sich? Muss nicht unbedingt sein. Also keine Ahnung, das spielt keine Rolle. Achso, spielt keine Rolle. Er hat einen Frosch gerettet, hat ihn geküsst und der Frosch hat gesagt, das Belohnung nimmst du, kriegst du mich. Und er dachte, der Frosch verwandelt sich in einen Prinzen oder Prinzessin und da hat er... Du feuerst leider zu viel gleichzeitig ab, Leo. Es ist schon eine Menge Zeug drin, was sich verwerten ließe. Achso, ja. Seht ihr. Ja, das heißt, er hat das Herz von jemandem erobert, aber als Belohnung hatte nicht das gekriegt, was er gedacht hatte. Also sprich, es war nicht die Person, von der er gedacht hat, dass er ihr Herz erobert hat. Nein, nicht ganz. Also er hat die Prinzessin gerettet und als er sie geküsst hat, ist er also ein Frosch geworden. Wir sagen jetzt mal Prinzessin. Also eine Prinzessin ist im Spiel. Hat eine Prinzessin gerettet. Darauf wollt ihr euch jetzt festlegen oder nicht? Ja. So. Ja, okay. So. Ja, ist ja auch richtig. Also er hat eine Prinzessin gerettet. Jetzt wisst ihr auch schon mal vielleicht, wer er ist. Ja. Prinzessin auf der Absicht. Er ist ein Prinz. Ja, okay. Also dann haben wir es auch erstmal, ein Prinz hat eine Prinzessin gerettet. Und jetzt hat er eine Belohnung gekriegt und die wollte er nicht. Hat er das von der Prinzessin bekommen? Die Belohnung? Ja. Nee. Er will sie heiraten, aber er hat eine andere Belohnung gekriegt. Nein. Von wem hat er diese Belohnung bekommen? Vielleicht ist auch eine gute Frage, genau. Er hat aber nicht im Auftrag gehandelt. Nee, hat er nicht. Aha. Ist es ein bekanntes Märchen? Ist es ein Märchen? Nee, es ist kein Märchen. So. Ihr habt die Fabelfiguren im Prinzip schon raus, worum es geht. Ah ja, ich verstehe. Er hat diese Prinzessin gerettet und die Prinzessin hatte aber einen Macker und der Macker wollte dann eine Belohnung dann ihm geben dafür. Und er war aber so enttäuscht, dass die Prinzessin schon vergeben ist, dass er die Belohnung nicht haben wollte. Nee, du... Ach, ich kann leider nichts sagen, aber... das muss ich dir nachher sagen, wie du denkst. Okay. Wenn das Mikro aus ist. Das muss ich mir aber aufschreiben, das vergesse ich. Ich vergesse immer so viel, was ich im Nachhinein noch erzählen will. Das passiert mir übrigens auch bei unseren anderen Sendungen immer. Wir müssten eigentlich direkt nach dem Blockcast immer noch einen Blockcast machen. So. Also, von wem hat er die Belohnung jetzt gekriegt? Jetzt reden wir klar, machen wir hier klar Schiff. Der Prinz hat die Prinzessin gerettet. Ja, sehr schön, das hatten wir jetzt schon. Genau, und die Belohnung... Nee, der Vater hat doch eine Belohnung immer, oder? Ja, richtig. Naja. Also, die Belohnung gab es vom Vater. Er hat einfach die Schwester gegeben statt... Genau, die hässliche Schwester sollte heiraten. Nee. Also ungefähr. Was war denn die Belohnung? Du hast jetzt... Das wissen wir doch nicht. Na, vielleicht die Belohnung, dass er dann sozusagen sie heiraten darf. Ja. Und das wollte er aber nicht. Genau. Ja, warum eigentlich? Ist der denn drauf? Ja, warum? Das ist jetzt die Frage. Ja, der wollte wahrscheinlich einfach die Kohle und wollte aber irgendwie eine andere Ische. Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht, okay. War sie hässlich? Nein. Also ich sehe sie ja nicht, aber sie ist... Sie hat ihn nicht geliebt. Ich gehe mal davon aus, sie ist wunderschön. Nee, davon gehe ich auch nicht aus, weil ich denke, er ist auch wunderschön. Hä? Kann das sein, dass in dieser Geschichte... Zwei wunderschöne Menschen können sich einfach nicht lieben, schon klar. Ja, genau. Und warum nicht? Vielleicht, weil sie sehr unterschiedlich sind. Also ganz unterschiedliche Wesen. Ja, sowieso. Vom Typ her meinst du? Andere Interessen. Naja, so ein Orga und irgendwie so ein Mensch. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Du hast so wie Schreck geguckt. Ja, ich auch. Dann fragst du mich doch direkt. Geht's um Schreck? Nee. Siehst du. Also, es geht um keinen bestimmten Film. Ja, schon klar. Ja, warte mal, wenn. Er wäre aber an sich, ohne jetzt irgendwie weitere Einschränkungen, wäre schon geneigt, sie zu heiraten, oder? Nee. Von vornherein nicht. Weil es so hübsch ist. Ja. Das ist ja schon vergeben. Das weiß ich nicht, aber das hat damit bestimmt auch nichts zu tun. Müsste er dann seine Freiheit aufgeben? Nee. Nö. Die wohnen woanders, und könnte ich zusammenziehen. Er ist aus einem anderen Märchenbuch. aus einem Nachbarregal. Nee, nee. Keine Ahnung, René. Man, ihr kriegt das raus. Also, wir sind warum, kurz davor. Also ich frage euch, warum will ein gut aussehender Mann eine wunderschöne Frau nicht sich mit der vermählen? Obwohl er sie gerettet hat. Weil sie obwohl keine Kinder sie gerettet kann. Hat. Nö. Weil er schon vergeben ist? Nee. Es gibt ja richtig, pass mal auf, also eigentlich müsste Maite da vielleicht weiter wissen. Wenn Maite, Leo, du kannst ja kurz weghören, wenn Maite einen gut aussehenden Mann auf der Straße sieht und der würde Nein sagen, dann würden ihr garantiert auch nur zwei Gründe einfallen. Na, welche? Ja, weiß ich doch nicht. Hä? Dafür habt ihr ja Maite. Steh auf. Maite, hilf uns, ich hab das jetzt nicht verstanden. aus welchem Grund? Weil er kein Geld hat. Weil er kein Geld hat? Nee, Geld spielt auch keine Rolle. Für dich vielleicht. Ich dachte, weil er aus einer anderen Kaste ist oder so. Nee, mit Kasten hat das auch nichts zu tun. Ja. Na, er ist ein Vampir und, ach nee, er war ein Prinz. Nee, er ist ein Prinz. Also eigentlich passt ja alles, ne? Ja, deswegen, eigentlich warum schon. Sollte es zwei Gründe geben? Ja, du sagst das ja. Also die biologisch passen die zusammen, sind beide hübsch. Und wir beide sind nicht aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Er ist nicht vergeben, sie auch nicht. Warte mal, ich muss mal kurz auf die Zeit gucken, ob ich euch noch einen Tipp... Ach, ich kann euch noch einen Tipp geben. Aber es gibt einen Grund, warum man nicht will. Oh. Ist er etwa schwul? Ja. Hätte er lieber einen Mann gerettet? Nein, im Prinzip ist es das schon. Ach, das war die Lösung. Ach so. Mensch, Menno. Da hätten wir ja drauf kommen können. Ja, eben, war doch einfach. Obwohl er das hier nur mit großer Mühe erreicht hatte, also er hat sie gerettet, verzichtete er auf die Belohnung. Und die Story, die dahinter steckt, ist, er war ein Prinz und besiegte einen Drachen, der die Prinzessin des Königreichs gefangen gehalten hatte. Ne, die hat die Prinzessin gerettet. Da der Prinz jedoch schwul war, verzichtete er auf die standesgemäße Belohnung, die Vermählung mit der Prinzessin. Und das ist irgendein Märchen? Nein, das ist einfach so. Achso, das ist frei erfunden. Nee, dachte schon, ich kenne kein einziges Märchen, wo irgendwas zum Schwulen mit dem schwulen Prinzen. Früher waren die Leute noch nicht schwul, Leo. Du, früher war es Ketzerei. Ja, hätte man drauf kommen können. Naja. Ja, ich hätte das schon zwischendurch auf der Zunge, so, aber ich wollte politisch korrekt sein. Du wolltest politisch korrekt sein, ja. Jetzt sind wir warm gespielt. Ja, man braucht ja warm gespielt. Ja. Naja, man muss erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, wie läuft denn die Sache jetzt. In welche Richtung es geht, ja. Ja, genau. Also wenn wir wissen, so, ich dachte, ich habe jetzt irgendwie so in den Schranken normaler Märchen gedacht, so. Und da kriege ich aber keinen jetzigen Schwule. Ja. Aber eigentlich wussten wir die Antwort schon von vornherein. Wir wollten es bloß noch ein bisschen hinauszögern. Ja, es war mir sofort klar, dass er Leo, dann hättest du es auch, du darfst nicht nur für dich denken, sondern du musst es dann auch ruhig anbringen. Ja, jetzt weiß ich es ja. Der Arsch über mein Haupt. Ich hab den Arsch über mein Haupt. Arsch über mein Haupt, ja. Stell's dir jetzt nicht vor, Marit. Ja, oh, ich würde sagen, wir sind sowieso jetzt bei knapp 20 Minuten. Ja. Ihr seid also warm, euch macht das Spaß, dann würde ich sagen, machen wir einfach später nochmal eine Folge. Ganz spontan, ja. Und Stefan übernimmt jetzt seinen Part, den er sonst auch immer hat. Ach so, der wäre? Die Kontaktmöglichkeiten. Oh, das ist jetzt erwischst du mich aber auf dem kalten Fuß hier. Ha! Na, such mal raus, oder ist das technisch machbar? Wäre das technisch machbar? Dass ich die reinspreche hinterher. Nee, dass du die jetzt reinsprichst. Oder soll ich so sagen? Die Telefonnummer kennst du doch noch. Ich habe die Kontaktmöglichkeiten hier nicht parat. Ja, dann die müsstest du langsam auswendig können. Also ich weiß, ihr könnt eine E-Mail schreiben an blog@juba.de. Ja, jetzt da könnt ihr zum Beispiel auch noch eine? Wenn ihr selber irgendwie so eine Story im Kopf habt, könnt ihr uns die auch schicken. Wir schicken die an den Moses Verlag. Ach ja, da wollen wir noch mal kurz die Internetadresse nennen: www.moses-verlag.de. Ja, von denen sind die Black Stories. Und, oder gleich auf www.black-stories.de. Oder auf blog.juba.de. Ja, da natürlich zuerst hin. Da als erstes hin, genau. Ja, und Moment, Kontaktmöglichkeiten. Also eine Mail an blog@juba.de könnt ihr das schicken. Das Kontaktformular könnt ihr nutzen. Kommentare könnt ihr schreiben. Richtig. Genau, zu diesem Beitrag. Da ist übrigens auch die Mystery Edition für nach Amazon verlinkt. Und ihr könnt uns anrufen unter 030 202 368 03. Und über die Webseite könnt ihr uns auch kostenlos anrufen. Da ist so ein kleiner grüner Telefonhörer, da klickt er drauf und dann werdet ihr zurückgerufen, wenn ihr eure richtige Nummer angibt. Ihr könnt auch spaßeshalber die von Freunden da eingeben, dann klingelt es halt da. Ja, und dann würde ich sagen, ja, wir hören uns schon bald wieder mit einer weiteren Black Story. Und wenn Maite und Leo Lust haben, sind die auch mit von der Partie. Ja klar, immer wieder gern. Mhm. Gut. Ja, das war noch dann mal was. Würde ich sagen, Verabschiedungszeremonie und... Komm, wir stellen uns alle nochmal hin. Genau, verbeugen. Richtig, klatschen. Genau. Ja. Wir hoffen, hat also euch auch Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass ihr da gewesen seid, ihr beiden. Wir drei. Wir beide. Ja, Mensch, Stefan, du bist ja immer da. Ach so, stimmt, ja. Ich bin ja immer da. Du zählst schon gar nicht mehr. Ja, ich gehöre zur Familie. Im Inventar. Ja, genau. Der Fixpunkt. Genau. Ja, schön, dass wir dabei sein durften. Ja, genau. Ja, und versprechen wir beim nächsten Mal, uns ein bisschen mehr zu engagieren. Ja? Na, weil damit es ein bisschen schneller geht, dass es 20 Minuten. Aber für das erste Mal war es ja okay. Ja. Ja. Also, okay. Danke an Maite, danke an Leo. Ja. Und, danke an Stefan. Und an René. Ja, dann bis demnächst mal. Genau, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Beim Fernsehen umarmt man sich immer, bevor die Sendung losgeht. Ihr könntet jetzt auch einmal machen, wenn ihr wollt. Ja, dann reißen wir die Kabel alle. Also ich weiß gar nichts. Also ich bin jetzt praktisch auf dem Weg, habe ins Auto gesprungen. Ihr könnt untereinander diskutieren. Ihr könnt es ganz locker machen. Wer das größte Mundwerk hat, der spricht halt. Ah ja, okay. Das kann dann komme ich gar nicht zu Wort. Also hier atmet keiner. Also eigentlich sind wir alle klinisch tot. Technik. Lass uns nicht. Ja, das funktioniert doch. Der Podcast jeden zweiten Sonntag auf blog.juba.de.